coffee with an automatic. So show me yours, I'll show you mine. Two time, you'll love it just like a while. And then we'll do it doggy style, so we can both watch X Files. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it, do it, do it, do it. Still be loved.

Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Meine Stimme hat Gewicht. Meine Stimme hat Gewicht. Meine Stimme hat Gewicht. Für uns deutsche Marktforscher hat jede einzelne Meinung Gewicht. Auch Ihre. Sollten wir Sie anrufen und danach fragen, was Sie zum Beispiel gern im Radio hören, dann machen Sie mit. Mit Ihren Antworten helfen Sie uns, die Sender, die Sie gerne hören, noch besser zu machen. Selbstverständlich anonym, datengeschützt und ohne Verkaufsgespräche. Danke fürs Mitmachen. Ihre deutschen Marktforscher. Sag Ja zu Deutschlands Markt- und Sozialforschung. Mehr unter deutschemarktforscher.de. Wir machen Ihre Kunden zu Fans. Das Funkhaus Ortenau lädt die Entscheider von regionalen Unternehmen ein zur Image Compact Tour 2013 vom 7. bis 10. Oktober in Offenburg, Schwenningen und Rust. Sie wurden noch nicht eingeladen? Dann schnell Mail an info@funkhaus-ortenau.de oder per Funk unter 0781 5043 3x0. Die Image Compact Tour Kunde zu Fans 2013. Selten waren Sie so begeistert. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Hallo Nachtschwärmer, ja, heute Abend geht's im Codex wieder rund. Heute ist nämlich der Beginn des Oktoberfest, der Oktoberfestwochen. Heute Oktoberfest Hangover Edition. Das Maß Bier 7 Euro, Mix Maß 20 Euro, wie zum Beispiel Vodka Energy, Bacardi Cola, Captain Cola. Und für jedes Teil, das ihr heute bis 24 Uhr mitbringt, also Fanschal, Lebkuchenherz, Gamsbad, Hosenträger, Brezel, Dirndl, Lederhosen, gibt es je 5 Euro, aber maximal nur 3 Stück. Codex in Aachen. Und morgen Samstag geht's weiter. Die Wiesengaudi. Die Wiesengaudi im Codex. Codex Club in Aachen. Connection complete. Samstagnacht, wenn's so richtig kracht, da ist die Hölle los. Und die Madeln zwang ihre Wadeln, dass die Freude groß ist. Die Musik. Da gibt's auch Original-Wiesenspiele. Ihr Leben geht. Bettnageln, Pfeilbude, Maskrug schieben mit Krausi und Dosen werfen. Club in Aachen. Dann geht's weiter. Donnerstags wie immer. Freitag, 11. 10. Single Party. Liebesgrüße aus der Lederhosen. Da gibt's auch wieder das Wettnageln, Pfeilbude, Maskrug schieben und Dosenwerfen. Und Samstag, 12. 10. die Nacht der Tracht. Wer in Tracht kommt, 10 Euro Freiverzehr. Welcome to Saint-Tropez. Achtung, ab 4. Oktober jeden Freitag im neuen Offenburger Eventclub Retro Splash. Die Party mit den besten Songs aus den 80ern, 90ern, Rock, Pop und den aktuellen Charts. Großer Partystart am 4. Oktober live und in Farbe direkt nach seiner Radioshow Charlie 2000. Welcome to the modern world. It began in the future. Bring the noise! Stop New York! Die Leidenschaft noch gewaltiger. Und jetzt noch härter. You non-stop music. Atmosphäre und Leben pur jede Woche bei 2000. Echt ein Bomben-Sound hier. Auf jeden Fall voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Oh, Heute am einen gehen wir auch schon mal nach Schwärme. Laut. Gewaltig. Ich mag es, wenn es wehtut. Gruselig. Abgedreht. Aber vor allem phänomenal. Hier bekommt ihr das volle Programm. Jetzt lassen wir es krachen. Ja. In my car and waiting for my girl. Sam, this is how I show my love. I made it in my mind because I blame it on my ADD, baby. Sam, this is how an angel dies. I blame it on my own slip ties. Blame it on my ADD, baby. Right, we started making out, and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and I'm still more amused by TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? And party and party.

Freitagabend. Voll abgefahren. Wow, total durchgedreht. Hallo Nachtschwärmer. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Du stehst oben. Kochende Venen, Adrenalinmaschine. Die Wadel fressen, hart wie Eisen. Slalomstangen, niederreißen. Die Zeiten rennen, die Schenkel brennen. Gewinnen und verlieren können. Am Freitagabend. Oh ja. Mein Bestandteil ist hier, die ganze Family. Hallo Bandis. Habt ihr eure Raumsprays dabei? Ja. Euren eigenen Toilettensitz? Ja. Flo- und Wanzenspray? Natürlich. Naja, dann seid ihr bereit. Okay, er macht Werbung für mich. Hey, Nachtschwärmer, jetzt kommt eine geile Sendung. Danke. Ich will euch tanzen sehen. Tanzen. Also das Allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen. Füße noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Tanzen bringt's total. Tanzen, tanzen, tanzen. Ich möchte tanzen. Spell of love, no one could deny. ganz dick im Kommen, ha? Miley Cyrus und die Foo Fighters. Spezialmeisterschaft für Nachtschwärmer. Vorher mit der Kollegin Ilkade drüber. Die Stream kommen, ha? Die Miley Cyrus. Wir haben Freitag. Und hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime. Down, but I got up, fall any question off the dust.

Gamsbad, Hosenträger, Britzen, Dirndl, Lederhosen. Aber maximal nur 3 Teile bis 24 Uhr. Da. Das geht ab, Nachtschwärmer. Morgen Samstag, die Wiesengaudi im Codex. Da gibt's mehrere Spiele. Codex Club in Aachen. Wettnagel, Pfeilbude, Maßkrug schieben mit Krausi und Dosen werfen. Hi, super, Arts of this. Eine Woche später, heute in einer Woche, die Single Party. Und zwar Liebesgrüße aus der Lederhose. Auf Bayerisch aus der Lederhosen. Alle in Dirndl oder Lederhosen bekommen 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Yeah, man. Und am Freitag bei der Single Party natürlich wieder die Armbänder, die Leuchtarmbänder. Die zeigen den Single-Status. Der Schuhverkäufer legt mich schon wieder ab, total. Samstag, 12.10. Codex Club in Aachen. Herz durch den Vogelnuss. Fetzig, bohrisch, 1, 2, 3, 4. Die Nacht der Tracht. Im Codex. Charlie 2000, oh, Charlie ist unterwegs. Showtime! Achtung, ab 3. Oktober, jeden Freitag im neuen Offenburger Eventclub. Retro Splash, die Party mit den besten Songs aus den 80ern, 90ern, Rock, Pop und den aktuellen Charts. Großer Partystart am 3. Oktober, live und in Farbe, direkt nach seiner Radioshow Charlie 2000. Ja genau, und heute ist das. Direkt nach der Sendung gehe ich dahin in den Drachenacker. Infos und... Ja. Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den See. Charlie, das hatte ich gerade abgewürgt. Infos unter www.w3-gastropark.de. Genau. Wie gesagt, nach der Sendung bin ich dort. Hey! Seid ihr bereit? Möge die Party beginnen! Das ist ja wirklich total abgefahren! Das kann man wohl sagen. Abschalten verboten. Breakdown! Oktoberfest aller Orten! Danny, look at any fish. allein in Mexiko. Anita, schwarz-weiße Haare, die Augen wie zwei Sterne, so klar. Es war gerade 20 Uhr, hallo Nachtschwärmer. Und ja, wieder Stress hier mit dem Schuhverkäufer. Mensch, das Kind, er reift hier in die Regler rein, überall. Mensch, geh weg hier, Herr. Das kann doch nicht so weitergehen. Charlie, jetzt reicht's aber, mach Platz. Komm, geh weg hier. Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. chance. Yeah, boy, shake that ass. Oops, I mean girl. Girl, girl, girl. Girl, you know you're my world. All right, now lose it. Just lose it. Don't break it. Oh, baby. Oh, baby. Switch up. Wahnsinn, ah. Fast 40 Interpreten in diesem Mashup. Hier ist der Freitag. Was gibt's? Heftige Diskussion. Eine Frau ist nur so lange sexy, bis sie deine Frau geworden ist. Also Peggy, ich weiß nicht, was du in dem findest. Er kann obszöne Laute mit seinen Achselhöhlen machen. Der Mann, den kein Deodorant zähmen kann. Ja. Disco Dancing Grace. Und quatscht und quatscht und quatscht. Dann zockt der Mob, dann steppt der Bär, da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brummelt. Die schulfristigsten Abgenossen. Der Action-Fighter. Are you ready? Ready to radio show. Exklusiv. Blaze up my challenge.

wenn es richtig kracht, da ist die Hölle los. Am Samstag, 12. Oktober, die Nacht der Tracht. Für alle in Tracht gibt's 10 Euro Freiverzehr, Dirndl, Lederhosen oder Fasenstracht. Original Wiesenspiele. Lass mir doch mal in Ruhe. Codex Club in Aachen. Da hast du doch einen Vogelnass. Und auch donnerstags. 1, 2, 3. Oktoberfestwochen. Valleys of the wilderness in time, only to find out that you have love in places I can't describe. Am Freitagabend. Ja, mit der Klangkarussell, das ist das Original, das ist ja instrumental, da lässt sich einiges machen, ne? Übrigens, nach der Sendung heute, Nachtschwärme, da packe ich erstmal ein und dann fahre ich in den Drachenacker, W3 Gastropark. Und da lege ich dann auf bei der Splash Party. Retro. Also das heißt, das ganze Musikspektrum. Genau. Charlie 2000, der Nachtschwärmer von Hitradio Ohr. Tous les jours en stéréo, branché sur ta radio. Electrica Salsa. Oh, Electrica Salsa. Ab 4. Oktober, jeden Freitag im neuen Offenburger Eventclub. Retro Splash, die Party mit den besten Songs aus den 80ern, 90ern, Rock, Pop und den aktuellen Charts. Großer Partystart am 4. Oktober, live und in Farbe, direkt nach seiner Radioshow Charlie 2000. Infos unter www.w3-gastropark.de. Die explosive Minute. Dance. Wer kann sich im Saran erinnern? In den 80ern. Wochenlang die Nummer 1. Rofo und Let's Go. Remix davon. Die erste war rein instrumental. Wahnsinn. Ja. Ich finde das so geil. Ist das nicht geil? Sag, das ist geil. Das ist sowas von geil. Geil. Leider geil. Meine Damen und Herren, lehnen Sie sich zurück und versuchen Sie sich zu entspannen. Atmen Sie tief durch. Sie auf ihre innere Stimme, die sie andauernd fragt. Wann geht's endlich los? Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Whistle, baby, whistle, baby. Whistle, baby, whistle, baby. Whistle, baby, whistle, baby. Like people, and I'm betting you love creep mode, and I'm betting you like girls and give love to girls and stroke your little ego. I bet I'm guilty, your honor, but that's only lift in my genre. When in hell I paid to rock water, there's only one float and one rider. I'm a damn shame, holding more champagne, pull it down, hell strain, trying to put it on ya. Let your lips spin back around the corner, slow it down, baby, take a little longer. Whistle, baby, whistle. Soprano, cause girl you can handle. Baby, we start standing. Come up So we love you, God, in the same boat. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Tell it to what you look like, you blew out a candle. So amusing, but you can make a whistle with the music. Hope you ain't got the whistle, you can do it. Give me the pencil, but you never lose it. Can you blow my whistle, baby, whistle? Spezial am Freitagabend, 20.34 Uhr. Hallo Oktoberfest, Freunde! Without you. absolut spezial und Spitzenklasse, ja? Die doofe Witze-Ecke. Das blonde Busensternchen zu anderen. Hey, ich war gestern zu Probeaufnahmen in Hollywood und musste den ganzen Tag auf dem Pferd reiten. Und, hast du die Rolle bekommen? Na, ich leider nicht, aber das Pferd. Sag mal, bist du nicht diejenige, die letzten Samstag bei Frank auf der Party nackt auf dem Tisch getanzt hat? Ja, aber da musst du früh gegangen sein. Das ist der Power ins Wochenende, Nachtschwimmer. Klingt ein wenig unzüchtig. Naja. Die meisten lachen und sind gut drauf, da. Das reicht. Das ist dicker Spaß. Es ist einfach nur peinlich. Ach, kommt schon. Schweine im Weltall. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi miteinander. Oh. Besser. Radio Ohr. Einfach mehr dran. Die Show setzt neue Maßstäbe in Sachen Anstößigkeit. Sie ist so schlecht, dass sie extrem schlecht für sie ist. Verarschung zum Knuddeln, das gibt es nur bei uns. Oh oh. Also seid ihr bereit, Schmerzen einzustecken?

everybody, only the sexy people. So all you fly mothers, get on out there and dance. Dance, I said. Göttliches Freestyle. FM Stereo, FM Stereo, FM Stereo. Just dance and move your body. Plötzlich nicht dich bleiben. Verlieben, verloren. dich auf meinem Bett rum, hab die Kneipe hinter mir. In meinem Kopf geht gar nichts mehr, mein Herz, es braucht dich sehr. Auf einmal da war keiner mehr da und half mir auch nicht du. Jetzt liegst du halt mit anderen und mein Herz schaut traurig zu. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Ich hatte doch alles, alles was zählt. Ohne dich leben, jetzt ist es zu spät. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Ich hatte doch alles, alles was zählt. Ohne dich leben, jetzt ist es zu spät. Palma, Palma, Palma, Palma de Mallorca. Palma, Palma, Palma de Mallorca. Wo sind die Mädchen am schönsten auf der Welt? Ein bisschen allein mit der Kelly. Ah, die blonde Kelly, die Tochter von meinem Freund Earl. Ihr kennt ihn ja. Kelly, erzähl mal. Wir hatten uns ja letztes Mal ganz kurz nur gesehen, was wir da gemacht haben. Naja, ja, aber der hat mich nur weiter mit Schnaps abgefüllt. Oh nein, das sollst du doch nicht sagen. Oh,

Da gibt's Wettnageln, Pfeilbude, Maßkrugschüben mit Krausi und Dosenwerfen. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Freitag, 11. Oktober, Single Party. Und zwar Oktoberfest Single Party. Motto: Liebesgrüße aus der Lederhose. Alle im Dirndl oder Lederhosen bekommen 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Also heute in einer Woche. Und wieder Wettnagel und Pfeilbude, Maß grob schieben mit Krausi und Dosen werfen. Und die Leuchtarmbänder und die lustige Briefe schreiben. Alles, das gibt's heute in einer Woche. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Connection complete. Genau, das Oktober, die Oktoberfestwochen im Codex. Samstag, 12. Oktober, die Nacht der Tracht. Die Nacht der Tracht. Für alle in Tracht gibt's 10 Euro Freiverzehr. Dirndl, Lederhose oder Fasnachtstracht. Ja. Yeah. Lass mir doch mal Ruhe. Lass mir mal Ruhe. Codex Club in Aachen. Und jetzt nachher ab 22 Uhr Einlass. Und donnerstags natürlich auch. Nerds gone wild. Wie Freak auf Bayerisch. Bayerische Nerds erobern die Welt. Ganz klar. Charlie 2000. Der Nachtschwärmer von Hitradio Ohr. Tous les jours en stéréo. Branché sur ta radio. Electrica Salsa. Oh, Elektrika Salsa. Ab 4. Oktober, jeden Freitag im neuen Offenburger Eventclub. Retro Splash, die Party mit den besten Songs aus den 80ern, 90ern, Rock, Pop und den aktuellen Charts. Großer Partystart am 4. Oktober, live und in Farbe, direkt nach seiner Radioshow Charlie 2000. Ja, und da gehe ich nachher hin, gleich in den Drachenacker, ganz klar. Unter www.w3-gastropark.de. Überraschung! Das ist Charlie! Was geht, alte Hütte? Guten Tag, sein Name ist Null. Null, Null, nix. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Der Mann hat die niedrigste Telefonrechnung, die ich je gesehen habe. Leck mich am Arsch. Ja! Ja! Shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire.

Wir befinden uns in den 60ern im Kinzigtal, am Hort der Natur. Ein Zug ist unterwegs, eine Dampflok damals noch, und ein Mann will sich im überfüllten Zug auf dem Gang auf einen Sack setzen, von denen da jede Menge rumstehen, weil die Bauern ja da ihr Sachen rumtransportiert haben. Der alte Bauer neben ihm sagt: Vorsicht, die Eier. Ach, entschuldigen Sie, sind da Eier drin? Nee, Stacheldraht. Stacheldraht, danke schön. Ach komm, einer haben wir noch. Letztens hat mich ein guter Bekannter gefragt, warum seine Ehe nach langen Jahren immer noch so gut läuft. Ich habe geantwortet, weil wir noch zweimal pro Woche Sex haben. Ja, wie denn? Ja, ich donnerstags und meine Frau dienstags. Wochenende und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Voll abgefahren. Stevie B, Spring Love. From the minute that I seen you, I was sweating you like a freshman that's a senior. I couldn't even sleep waiting for the next day just to see you, girl, just to see you. When you walk by my heart, skipped a beat like a scratch CD. I was knee deep in them four letters L-O-V-E. Sprung on Spring Love, damn, she got me. I remember when we first started. You came to me and you were brokenhearted. I took you in and wiped all your tears away. Wieder nicht. Ja, er. Sag schon mal, ich musste ihm den Witz erklären. Mit der guten Ehe dienstags und donnerstags. Er hat das nicht kapiert, dass die verschiedene Partner haben. Ja, es fang dich wieder, er.

Hallo zusammen. Alles, alles. Wie geht's dir? Mir geht's ganz super, ich bin etwas müde geworden. Ja, ihr habt ja Promotour ohne Ende, ja? Ja, aber sonst geht's mir gut, mir geht's ganz super, danke. Und dir? Ja, alles klar. Das freut mich. Also, er wird nachher seinen neuen Song bringen. Genau. Wenn jemand eine Frage hat, an den RW 0781 504 3311. Fans von Erwin Kindhoff, die Kamera ist jetzt an, ihr könnt ihn sehen hier. könnten wir ganz so weitermachen, Nachtschwärmer. Neue Deutsche Welle aus alten Tagen. Für Mecker der Party People die heimliche Lust auf Ekstase. Freitag bei Radio Ohr. Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Pausenlos. Adrenalin pur. Welcome to the next level. Ich hau ab, gebe mir 18 nach meinem Head. Will noch feiern und vom Dach springen auf Tabak. komplett. Denk, ich bin ein Star, alles dreht sich um mich. Häng an der Bar, alles dreht sich um mich. Komm zurück und zieh nach Berlin. Was macht man ohne Ab? Schauspiel studieren. Fast erstickt durch den Dreck dieser Stadt. Doch Mission erfüllt, Level geschafft. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt. Nicht mal was von David Guetta machte. In der Zukunft ist alles perfekt. Doch fast alle meine Leben sind weg. Nichts hat geklappt, weder Rappen noch Sportler. Na wenigstens hab ich ne fliegende Corsa. Bin der letzte Lemming, der nicht gefallen ist. Der mit fünf Scheiben altes Brot am Teich sitzt. Roboter Enten füttert, bin alter Mann. Das letzte Level bricht an. Und plötzlich ist er da. Setz dich nachts um zwei neben mich an die Bar. Nur wie auf einem schwarzen Band. Stellt sich vor, reicht mir seine Hand. Keine Chance, um zu entkommen. Ist vorbei, der letzte Drink ist umsonst. Das wird doch, es gibt nen Trick, ihr werdet ihn dir verraten. Wer du gut ist, dann kannst es neu starten. Komm, lass uns nach Hause gehen. Wir unterbrechen das laufende Programm für eine Eilmeldung. Radio Premiere, die neue Single von Erwin Kindtorp. Eyes makes me see the colors bright. Speaking with your voice takes the sound to speed of light. Yeah, you know all I want is be there for you. I swear that my heart beats just for you. Loving through your heart makes me feel like Mr. Right. Makes me feel like I'm alive. Dancing with your feet just brings me back to life. Yeah, you know that I'll always be there for you. No matter what our love is going through, laughing with your smile could make a grown man cry. Wahnsinn, die neue von Erwin Kindtorp. You're my number one. Yo, danke.

Oh, ehrlich, bin ich mit dir enttäuscht heute ohne Ende. Aber ganz ehrlich. Wir müssen alle mit unseren Enttäuschungen leben. Ich muss sogar mit meiner schlafen. Ja. Es geht wieder heiß her, der Action-Freitag. Wenn andere schon schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags. Der Action-Freitag. Pausenlos. Adrenalin pur. Done. Balls that he coming through, know you want some. Ladies, put your drinks up, hands in the air. Keys to your own.

mich gut drauf, zieh mich schick an, setze Hut auf. Rolex tickt, man, seh ich gut aus, hol mir den Kick, den ich absolut brauch. Hier, yeah. Wieder mein Solo-Ausritt in dem Poser-Outfit. Mach ich's mir nett, mach mich brettfett drauf, Schiff. Wo sind die Freunde mit Poser-Ausschiff? Mach wie du meinst, mach wie ich mein. Es ist auch so und rum, hohen Flügelein. Ey, alles cool, mach wie du willst. Er geht lügen, willst lügen, liest Bild. Er geht mich weg, aller, mach Geld. Er klau Ideen, bis mich stehen, sagt Mensch. Nimm meine Mutter eine miese Schlampe. Besitze keine Energiesparlampe. Zu Hause sitzt die Frau mit Kids. Im Augenblick bekämpfe ich den Wunsch, der wie jeder sehen kann, in meinen Augen blitzt. Alter, krasse Braut, sie sagt, lass es raus und es heißt darauf loszulegen. Ich muss Zeit gewinnen, bestellt weiter Drinks, sie ist nicht mein Ding, versuche ich mir einzureden. Lächerlich, ich becher mich weg, Barkeeper, hau raus, was in deinen Fässern steckt. Ich saus aus, weil es mich vergessen lässt. Meine Gedanken sind besessen von Sex. Sie will offensive vom Mann, doch ich bin besoffen, schiele sie an. Kurz darauf liegt mein Kopf neben der Toilette, hätte nie gewettet, das Kotzen meine Ehe rettet. Schlussrunde bei Charlie 2000. Bis kommenden Freitag nach Schwärmer. Besuch mich bitte bei Facebook. Das geht am besten so, ihr geht auf meine Homepage charlie2000.de. Das sind drei Links. Vier eigentlich zur Hitradio. Zwei Stück zu Facebook und einer zu Wer kennt wen. Dann seid ihr gleich dort, richtig an der richtigen Adresse. Oh, was macht ihr für ein betrübtes Gesicht hier, hä? Es war ein schlimmer Tag heute. Vor mir stand plötzlich die mit Abstand dickste Frau der Welt. Ja, und? Ein Schulöffel versuchte, ihren Klumpfuß in eine 37er Größe zu zwingen, aber es endete tödlich. Die Frau ist in deinem Laden gestorben? Nicht die Frau Peg, mein Schulöffel. Da kaufe ich dir einen neuen auch, hä? Das war Nachtschwärmer Spezial mit Charlie 2000. Ja, bei Hitradio. Ich finde das so geil. Ist das nicht geil? Sagst du, das ist geil? Das ist sowas von geil. Geil. Leider geil. Intercept the green flag drop. The bomb to blow. Richtige, fetzige Schlussrunde nach Schirmer, eh? Genau. Queen und Black Sabbath. Yeah! Ha, so, Herrschaften, die Show ist damit zu Ende. Hoffentlich was cool und erfrischend. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Thomas Frohwerk. Die politische Karriere des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi scheint sich dem Ende zuzuneigen. Der Immunitätsausschuss des Senats hat empfohlen, Berlusconi sein Mandat als Senator zu entziehen. Nun muss das Plenum der kleinen Parlamentskammer dieser Empfehlung noch zustimmen. Mit einer definitiven Entscheidung der gesamten Kammer über Berlusconis Rauswurf aus dem Parlament wird erst Mitte Oktober gerechnet. Der Auftakt der Sondierungsgespräche ist zumindest schon einmal geglückt. Spitzenpolitiker von Union und SPD haben in einem ersten Gespräch in Berlin schwarz-rote Regierungschancen ausgelotet. Und es hat nicht gerumpelt. Die Zahl potenzieller Koalitionspartner ist heute zumindest nicht kleiner geworden. Dieser schon ziemlich süffisante Satz von CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt macht klar, die Union wird heute hinter verschlossenen Türen schon auch darauf bestanden haben, dass sie den Ton angibt. Trotzdem, demonstrativ sagen alle, das waren konstruktive Gespräche, sachlich gute Stimmung. Inhaltliche Details sollen erstmal nicht öffentlich werden. Sicher auch deswegen, weil die Union am Donnerstag ja noch mit den Grünen verhandeln will. Das nächste Gespräch mit der SPD ist dann erst Montag in einer Woche. Aus Berlin, Sven Bortisch. Tränen, Fassungslosigkeit und Wut. Einen Tag nach dem Flüchtlingsdrama mit mehr als 130 Toten sitzt der Schock in Italien tief. Bundespräsident Gauck hat an die Europäische Union appelliert, Flüchtlingen einen besseren Schutz zu bieten. Auch der Bundespräsident ist betroffen angesichts des Dramas vor der italienischen Küste.